WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 15. März 44 vor Christus. Der Todestag des römischen Staatsmannes Gaius Julius Caesar. Wie der Künstler alles malen kann, nur nicht die vollendete Schönheit, so kann auch der Geschichtsschreiber, wo ihm alle 1000 Jahre das Vollkommene begegnet, nur darüber schweigen. Theodor Mommsen über Gaius Julius Caesar, der wohl berühmteste Historiker über seinen größten Helden. Statt zu schweigen, schwärmt er. Ein geborener Herrscher, regierte er die Gemüter der Menschen, wie der Wind die Wolken zwingt. 1902 bekommt Theodor Mommsen für seine römische Geschichte den Literaturnobelpreis und das Bild des Diktators Caesar einen festen Platz. Mommsens Bild der römischen Republik ist gewissermaßen abgesunkenes Kulturgut. Caesar wird für Generationen von Historikern zum Genie, zum Kristallisationspunkt der römischen, ja, der Weltgeschichte. Also derjenige, der gewissermaßen den Mantel des Weltgeistes ergriff. Ein schönes, ein bestechendes, ein heroisches Caesar-Bild, gezeichnet von einem Historiker des 19. Jahrhunderts. Ehrlich gesagt, ich falle immer noch auf Mommsen rein. Dabei weiß Professor Karl-Joachim Hölkeskamp, dass dies geniale wie glatte Bild bei genauem Hinsehen durchaus seine Macken hat. Blicken wir dem Diktator ins Antlitz und beginnen wir mit Äußerlichkeiten. Vor allen Dingen hat er eine Glatze. Seine hässliche Glatze ertrug er mit größtem Widerwillen, schreibt Sueton, der römische Geschichtsschreiber. Deshalb hatte er sich daran gewöhnt, sein lichter werdendes Haar vom Scheitel nach vorne zu kämmen. So einer. Und von allen Ehrungen nahm er keine Liebe an und machte von keiner mehr Gebrauch, als von dem Recht, stets einen Lorbeerkranz tragen zu dürfen. Er war überhaupt ziemlich eitel. Er galt ja als jemand, der sich relativ lässig, aber elegant kleidete. Er habe nämlich eine mit dem breiten Purpurstreifen versehene Tunika getragen, die Fransen hatte. Der göttliche Caesar. Ein eitler Typ mit überkämmter Glatze, der im Fransenlook herumläuft. Hängen wir uns an Caesars Fransen. Vielleicht erhaschen ja auch wir einen Zipfel vom Mantel des Weltgeists. Geboren wird Caesar im Jahre 100 vor unserer Zeitrechnung. Rom ist eine Republik. Republik, das klingt nach Volkswillen, ja Demokratie, hat damit aber nicht das Geringste zu tun. Res publica. Die öffentliche Sache, der römische Staat, wird seit Jahrhunderten gelenkt von einer kleinen Gruppe einflussreicher Familien, dem Senatsadel. 1% des römischen Volkes. Und diesem 1% gehört Caesar qua Geburt an. Seine Karriere ist damit vorgegeben. Man wurde nicht Bankier. Bankiers hält man sich. Das sind freigelassene Sklaven, häufig sogar. Man wurde auch nicht Künstler. Man lebte auch nicht in Muße wie griechische Aristokraten. Für den römischen Adel zählen zwei Dinge: Politik und Krieg. Um an politische und damit auch militärische Posten zu kommen, gibt es eine festgelegte Karriereleiter. Cursus honorum. Danach geht es immer schön der Reihe nach. Quästur, Ädilität, Prätur, bis zum höchsten Amt. Konsulat. Es gab keine alternativen Optionen. Für diese Karriere tat Caesar alles. Das taten sie alle. Das war das völlig normale Verhaltensmuster dieses Sozialtyps. Und danach lief es eigentlich ganz gut. Caesar ist ehrgeizig, risikobereit, hat einen Hang zur Aufschneiderei. Alles normal. Dass er einen gewissen Ruf hatte als ebenso, als ebenso gieriger wie erfolgreicher Liebhaber. Auch das gehört dazu. Und eine Menge Geld. Denn eine politische Karriere kostet Unsummen. Spiele und Gladiatorenkämpfe sponsert Caesar, verteilt Spenden, Bestechungsgelder. Er zeigt sich besonders großzügig, obwohl er das Geld nicht hat. Als unmittelbar nach seiner Prätur Caesar das südliche Spanien als Provinz zugesprochen bekam, entzog er sich seinen Gläubigern, die ihn nicht abreisen lassen wollten, durch den Beistand von Bürgen. Sein Bürge ist der vermögende Crassus, einer, der mit Geld Politiker kauft. Wobei persönliche Kredite bei Crassus gelegentlich auch heißen konnten, dass da weder Zinsen anfielen, noch dass das Kapital zurückgezahlt werden musste. Er konnte sich das leisten. Und noch ein zweiter Mann sollte wichtig werden für Caesar, Gnaeus Pompeius. Ein durchaus gewöhnlicher Mensch. schreibt Mommsen über Pompeius. De facto ist dieser Pompeius der erfolgreichste römische Feldherr seiner Zeit. Schwachköpfig wie er war, ward Pompeius auf der so bedenklich rasch und leicht erklommenen Ruhmeshöhe vom Schwindel ergriffen. Pompeius kommt bei Mommsen sehr schlecht weg. Was sicher auch daran liegt, dass Pompeius später zum Gegner Cäsars wird. Aber das dauert noch. Zunächst schmieden der erfolgreiche Feldherr Pompeius, der reiche Crassus und der ehrgeizige Cäsar ein mehr oder weniger geheimes Bündnis. Wie es dann in der späteren Überlieferung hieß, sie seien übereingekommen, dass nichts in der Republik geschehen solle, das einem von ihnen nicht gefalle. Republica quod displicuisset uli et tribus. Triumvirat werden Historiker dieses Bündnis später nennen. Ein dreiköpfiges Ungeheuer hat Cicero das genannt. Der berühmte Redner und Zeitgenosse. Denn das Bündnis aus Reichtum, militärischem Potenzial und Skrupellosigkeit macht sich nun daran, die politische Ordnung aus den Angeln zu heben. Im Jahre 59 vor unserer Zeitrechnung wird Cäsar Konsul. Als solcher setzt er die Interessen des Pompeius und des Crassus im Senat durch. Es geht um die Versorgung der Veteranen des Pompeius mit Land. Ackerland, das die Vorfahren feierlich zum Staatseigentum erklärt hatten, verteilte er. Es geht um die wirtschaftlichen Interessen des Crassus. Er verschenkte alles reichlich an jeden, der etwas von ihm erbat, schreibt Sueton. Natürlich gibt es Gegenstimmen, doch Cäsar unterdrückt jede Opposition. Indem er zum Beispiel Versammlungsplätze von den Veteranen des Pompeius besetzen lässt und die sind nun mal gut trainiert und tragen dann halt so ein antikes Äquivalent von Baseballschlägern bei sich, um dafür zu sorgen, dass die Dinge in der richtigen Richtung laufen, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Mit diesen Methoden wird auch dafür gesorgt, dass Cäsar nach seinem Konsulat eine neue, prestigeträchtige Aufgabe erhält. Die Statthalterschaft über Provinzen mit Potenzial. Und dann beginnt ja die legendäre Geschichte der Eroberung Galliens. Gallia est omnis divisa in partes tres. Gallien ist in seiner Gesamtheit in drei Teile gegliedert. Ja, jeder Penela, der Latein gehabt hat, wird irgendwann mit dem ersten Kapitel von Cäsars eigenem Bericht, wie soll ich sagen, konfrontiert oder traktiert. Cäsars gallischer Krieg gehört zum Kanon der Weltliteratur. Der Mann war ein glänzender Stilist. Nach seiner Ansprache an die 10. Legion ritt Cäsar zum rechten Flügel. In 7 Büchern schildert Cäsar als Soldat und Feldherr seinen Krieg um Gallien mit sich selbst als Held in der 3. Person. Da entriss er einem Mann der letzten Reihe den Schild, stürmte in die 1. Reihe vor und gab den Befehl, zum Sturm vorzugehen. Nach 7 Jahren Krieg kann er vermelden: Omnis Gallia pacata. Ganz Gallien? Ja, ganz Gallien. Massenhinrichtungen, Zerstörung der gesamten Infrastruktur, Völkermord, alles völlig normal. Das Wort Kriegsverbrechen war noch nicht erfunden. Ja, das muss man so sagen. Und die Zahl der verkauften Sklaven war mit Sicherheit 7-stellig. Unterjochte Völker zu versklaven ist ein prima Geschäft für den Feldherrn. Geld borgen muss er sich ab jetzt nicht mehr. Das heißt, Cäsars finanzielle Situation am Ende des Gallischen Krieges hatte sich völlig umgekehrt. Die Situation in Rom ebenso. Crassus ist tot, gefallen auf einem Feldzug gen Osten. Pompeius macht mit dem Senat gemeinsame Sache und fordert, dass Cäsar seine Legionen entlässt. Wir sind im Januar 49 vor Christus. Wieder so ein Moment, in dem der Mantel des Weltgeists laut vernehmlich raschelt. Cäsar weilt in Norditalien an der Grenze seiner Provinz mit Blick auf ein kleines Flüsschen namens Rubikon. Den berühmten Grenzfluss, von dem wir immer noch nicht genau wissen, wo er eigentlich liegt. Der Statthalter darf diese Grenze nicht übertreten. Jetzt können wir noch umkehren, soll er laut Sueton zu seinen Getreuen gesagt haben. Wenn wir aber die kleine Brücke überquert haben, so müssen die Waffen über alles entscheiden. Er hat auch gesagt, wenn ich diesen Schritt nicht tue, meine Freunde, so wird dies das schlimmste Übel für mich sein. Wenn ich ihn aber wage, das schlimmste Übel für alle Menschen. Und er tat den Schritt trotzdem. Angeblich, indem er sagte: Anerifthor kubos. Das Zitat eines griechischen Komödiendichters, das wörtlich übersetzt etwa heißt: Hochfliege der Würfel. Cäsar marschiert gegen Rom. Im Handumdrehen erobert er Italien. Er war halt ein begnadeter Stratege. Pompeius flieht mit dem Senat nach Griechenland, um seine erheblichen militärischen Ressourcen zu mobilisieren. Cäsar hinterher. Obwohl sein Heer zahlenmäßig unterlegen ist, besiegt er Pompeius bei Pharsalos. Pompeius floh weiter nach Osten. Caesar verfolgt ihn und holt Pompeius in Ägypten ein. Doch da ist sein Gegner bereits tot. Den Ring. Gib ihm den Ring des Pompeius. Die Ägypter legen Caesar den Siegelring und den Kopf des Pompeius zu Füßen. Caesar selbst aber trifft Liz Taylor. Willst du nicht wenigstens deinen Lorbeerkranz aufsetzen? Damit ich mir bewusst bin, dass es der göttliche Caesar ist, der mich so beehrt. Es beginnt eine Romanze unter ägyptischer Sonne. Caesar und Kleopatra. Mehrfach verfilmt, am schönsten, wie gesagt, mit Liz Taylor. Aber bei dem Film hat man nicht Rex Harrison als Caesar im Kopf, sondern eher Richard Burton als Marcus Antonius. Du redest zu viel. Nun denn, Caesar und Kleopatra jedenfalls waren wohl auch in der Realität kein Traumpaar. Caesar hatte einen nicht nur Stadt-, sondern imperiumsweit bekannten sexuellen Appetit. Auf dem Rückweg nach Rom schnell noch ein Sieg über ausländische Truppen. Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und... Schon geht es weiter. Fast ein halbes Jahrzehnt dauert der Bürgerkrieg, an dessen Ende Caesar der Alleinherrscher über Rom ist. Da blieben ihm nur noch wenige Monate. Er lässt sich zum Diktator auf Lebenszeit ernennen. Doch es formiert sich Widerstand. Es haben sich mehr als 60 Personen gegen ihn verschworen. Sie planen den Tyrannenmord. Für die Iden des März, also den 15. des Monats, ist eine Senatssitzung in der Kurie des Pompeius anberaumt. Er soll am Vorabend des Attentates gesagt haben: Ich habe genug gelebt für meinen Ruhm. Gut, ne? Aber wahrscheinlich eine Erfindung. Als Caesar heute vor 2055 Jahren die Kurie des Pompeius betritt, stellten sich die Verschworenen um ihn herum auf, um den Anschein zu erwecken, sie wollten ihm ihre Aufwartung machen. Dann stoßen sie zu. Sobald er feststellte, dass er von allen Seiten angegriffen wurde, verhüllte er mit der Toga sein Haupt und zog mit der linken Hand den Faltenbausch bis zu den Füßen herunter, um mit Würde zu fallen und auch den unteren Körperteil zu bedecken. Ein Mann der großen Gesten. Zu Füßen der Pompeius-Statue bricht er zusammen. Auf diese Weise wurde er mit 23 Stichen durchbohrt. Dabei gab er lediglich beim ersten Stich einen Seufzer von sich, sagte aber kein Wort. Der Tod des Diktators kann die Republik nicht zu neuem Leben erwecken. Stattdessen folgt ein brutaler Bürgerkrieg. Das blutige Ende auf dem Zenit der Macht aber würde Caesar auf ewig unsterblich machen. Wie jeder echte Staatsmann diente er dem Volke nicht um Lohn, auch nicht um den Lohn seiner Liebe, urteilt Theodor Mommsen, der Historiker und Caesar-Bewunderer. Er gab die Gunst der Zeitgenossen hin für den Segen der Zukunft. Caesar, der Mann, der den Mantel des Weltgeists ergriff, groß und erhaben. Noch vor einigen Jahrzehnten kam manch Historiker an den Iden des März stets in schwarzer Trauerkleidung zur Vorlesung. Ja, hier in Köln. Ich habe die Geschichte von meinem Doktorvater, der in Köln promoviert hat. Die grenzenlose Bewunderung, sagt Karl-Joachim Hölkeskamp, sei aber heute skeptischer Distanz gewichen. Das Caesar-Bild ist gewissermaßen in die andere Richtung ausgeschlagen. Caesar, der Karrierist, der korrupte Politiker, der Egomane, der Völkermörder. Wirkmächtig allerdings ist nach wie vor Mommsens Bild. Und dieses Bild wirft einen ganz langen Schatten auf heutige Caesar-Bilder nach wie vor. Und sei es in der Abgrenzung von diesem Bild. Caesar starb im 56. Lebensjahr und wurde unter die Götter aufgenommen. Schreibt Sueton und berichtet von einem Kometen, der erschien. Man glaubte, es sei die Seele des in den Himmel aufgenommenen Caesar. Deshalb wird stets an seinem Standbild über dem Scheitel ein Stern angebracht. Wobei ja nun eigentlich dort, wo der Scheitel sitzt, der reale Caesar Glatze trug. Ja. Sieht aber komisch aus. Komet auf Glatze. Irgendwie schon. Der Weltgeist breite seinen Mantel darüber. Zeitzeichen. Täglich morgens um 5 nach 9 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de